seit Wochen auf dem Notfallsofa gepennt. Ich trag seit Tagen nur noch dasselbe Hemd. Bei mir ist der Kühlschrank auch langsam leer. Was mir bleibt, ist nur ne Dose Bier. Auf meinem Konto hab ich nicht mal nen Cent. Mein Spiegelbild ist mir jetzt völlig fremd. Vor ein paar Wochen warst du noch mein Glück. Ich schrei es raus, ich will dich zurück. Oh Baby, Baby, einmal noch. Oh Baby, Baby, willst du noch mit mir nochmal großer Sieger sein? Dann sind wir nie mehr allein. Oh Baby, Baby, liebst du noch? Oh Baby, Baby, fühlst du noch? Schlägt denn noch dein kleines Herz für mich, so wie meins für dich? Sag mir, ist unsere Liebe denn schon verbraucht? In meiner Welt ist leider nur Schall und Rauch. Ich hab seit Tagen nur noch übelst Kopfweh. Die letzten Worte von dir, Schluss, ich geh. Viel zu lang haben wir uns nicht gesehen. Würd so gern wissen, wie es dir heut so geht. Du weißt ja nicht einmal, wie weh mir das tut. Ich steh jetzt auf und fasse neuen Mut. Oh Baby, Baby, einmal noch. Oh Baby, Baby, willst du noch mit mir nochmal große Sieger sein? Dann sind wir nie mehr allein. Oh Baby, Baby, liebst du noch? Oh Baby, Baby, fühlst du noch? Schlägt denn noch dein kleines Herz für mich, so wie meins für dich? Oh Baby, Baby, einmal noch. Oh Baby, Baby, willst du noch mit mir nochmal großer Sieger sein? Dann sind wir nie mehr allein.